Frösche in der Milch. Zwei junge Frösche hüpften durch den Wald. Sie waren hungrig, denn ein Sturm hatte kurz zuvor die Gegend verwüstet und die meisten Tiere und Menschen waren geflohen. Die Frösche gehörten zu den wenigen, die geblieben waren, weil sie kein Problem mit Überflutungen hatten. Sie waren die besten Schwimmer weit und breit und konnten für Tage im Wasser bleiben. Als sie zu einem verlassenen Haus kamen, entschieden sie darin, nach etwas Essbarem zu suchen. Sie fanden zuerst nichts, aber dann schauten sie in eine Schüssel und sahen, dass sie zur Hälfte mit frischer Milch gefüllt war. Obwohl Frösche zu den Tieren gehören, die Milch normalerweise nicht so gern trinken, hatten sie doch solchen Hunger, dass sie sich sofort mit einem breiten Froschgrinsen und kopfüber in die Milch fallen ließen. Sie tranken, bis sie satt waren und alberten noch ein wenig in diesem schneeweißen Schwimmbad für Frösche. Dann wollten sie weiter, aber der Rand der Schüssel war so hoch, dass sie nicht mehr herausklettern konnten. Frösche können zwar hoch springen, aber auch sie brauchen einen festen Boden, um abzuspringen. Irgendwann hörten sie völlig außer Atem auf, es zu versuchen, und schwammen strampelnd für eine Weile schweigend nebeneinander. »Hier kommen wir nie mehr raus«, sagte der eine Frosch. »Ich gebe auf. Wenigstens haben wir uns noch einmal den Bauch vollschlagen können. Es war mir eine Freude, mit dir geschwommen zu sein.« Dann schloss er die Augen und ließ sich auf den Grund der Schüssel sinken. Der andere Frosch wollte das nicht wahrhaben. Er wollte nicht aufgeben, und weil Frösche nicht nur hervorragende Schwimmer sind, sondern noch bessere Taucher, tauchte er seinem Freund hinterher und zog ihn wieder an die Oberfläche. »Gib nicht einfach auf«, rief er laut, als sie prustend aus der Milch auftauchen. »Wir sind die besten Schwimmer hier im Wald, und noch leben wir, also schwimm weiter.« Der erste Frosch begann auch wieder zu strampeln, aber nach einer Weile sagte er, »Wir mussten nach dem Unwetter schon für Tage schwimmen. Meine Beine tun mir weh. Ich kann nicht mehr.« Der andere Frosch aber spornte ihn weiter an. »Lass die Beine einfach wehtun und schwimm weiter. Du kannst schließlich gar nicht wissen, wann deine Beine nicht mehr können. Du hast ja noch nie probiert, wie lange es dauert, bis es wirklich nicht mehr geht. Tu es jetzt und probier aus, wie weit du wirklich kommst. Du hast eben schon gesagt, dass du nicht mehr kannst, und du schwimmst immer noch. Also schwimm weiter.« Sie schwammen, und um ihre Kräfte und ihren Atem zu sparen, sagten sie eine Weile nichts. Irgendwann schreckte der Frosch, der seinen Freund eben noch ermutigt hatte, zusammen und rief, »Etwas hat mich am Bein berührt. Wir sind nicht allein hier drin.« Beide starrten suchend auf die Oberfläche der Milch, aber sie sahen nur weiß. Der Frosch schreckte wieder zusammen. »Da war's schon wieder. Ich hab Angst.« Der Frosch, der schon aufgegeben hatte, wurde wütend. »Ich strampel mich hier doch nicht ab, um dabei auch noch Angst zu haben. Ich sehe nach«, sagte er und tauchte in die Milch. Nach einem Moment kam er zum Luftschnappen wieder hoch. »Nichts zu sehen, alles weiß«, berichtete er knapp und tauchte sofort wieder ab. »Immer noch nichts«, sagte er, als er wieder aufgetaucht war. Und auch er schreckte zusammen. »Jetzt habe ich es auch gefühlt. Warte mal«, er griff in die Milch, und nach einem Moment holte er etwas heraus. Es war ein Klümpchen aus einem dickflüssigen, hellen Zeugs. Der Frosch roch daran, dann warf er es hoch und fing es mit dem Mund auf. »Schmeckt gut«, sagte er kauend und fügte dann noch hinzu, »keine Gefahr, nur Klümpchen.« Sie strampelten weiter und die Klümpchen wurden immer mehr. Sie aßen sich wieder satt und die neue Kraft ließ sie wieder fester strampeln. Aus den Klümpchen wurden Klumpen und es wurde immer schwerer zu schwimmen, weil die Klumpen nun überall waren. »Es wird immer schwerer«, stellte der eine fest. »Ja, aber du hast gesagt, solange wir noch leben, solange gibt es auch noch eine Chance. Ich hab dir geglaubt und bin deshalb immer noch hier, also strampel jetzt auch weiter.« Sie strampelten und quälten sich die ganze Nacht. Irgendwann im Morgengrauen verklebten die Klumpen zu einem dickflüssigen Schlamm. Sie konnten in der dicken Soße nur noch langsam strampeln und sanken so tief ein, dass sie nur noch mit Mühe ihr Froschmaul über der Oberfläche halten und atmen konnten. Sie konnten sich nicht mehr anfeuern, aber in ihren Köpfen hallte noch immer, was sie sich gegenseitig gesagt hatten. »Noch leben wir, schwimmen weiter.« Als die Sonne am Morgen durch das Fenster schien, war aus dem Schlamm ein Lehm geworden, und die beiden kletterten müde auf die Oberfläche. Sie saßen auf einer Schüssel Butter, die sie mit ihrem stundenlangen Strampeln aus der Milch geschlagen hatten. Sie aßen noch ein wenig von der Butter und ruhten sich aus. Als sie wieder zu Kräften gekommen waren, sprangen sie von der festen Butter zum Rand der Schüssel und kletterten heraus. Thank you.